Wenn euch aber Huld von Allah zuteil wird, sagt er ganz gewiss, als ob zwischen euch und ihm keine Freundschaft bestanden hätte. O, wäre ich doch mit ihnen zugegen gewesen. Dann hätte ich einen großartigen Erfolg erzielt.